Und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten. Ich hatte Sex mit Adolf Hitler. Ich nahm diesen entkräfteten böhmischen Burschen von hinten. Dabei trug er die zerlumpte Spitzenwäsche seiner verstorbenen Mutter Clara. Und er stöhnte und schrie: Sag Tegwar zu mir! Sag Tegwar zu mir! Also nannte ich diese kleine Tunte Tegwar, während ich mit meiner gefechtsgeilen Fleischflatt wieder und wieder seinen bereits übel zugerichteten Frontkrater torpedierte. Grunzte die Hitlermaid und verdrehte ihre wirren Augen. Und für wahr, das Kampfgas des kommenden Führerhämpflings stieg mir bereits in die Nase und ließ mich taumeln. Doch meine stolze Herrennatur ließ es nicht zu, meine Attacke auf seinen immer poröser werdenden Rosettenbunker einzustellen. Und um die Illusion einer Hitler-Tikwa zu verstärken, rasierte ich ihm seinen Schnauzbart ab. Also ein Halbmännchen sieht ein Schnauzbart ohnehin einfach nur albern aus. Was tust du da? Mein Bart ist doch mein Markenzeichen. Gebar sich Tikwa wie ein kleines Mädchen, dem man die Puppe weggenommen hat. Und ich reagierte leicht gereizt. Falsch, mein Jüngelchen. Dein Markenzeichen ist, dass du am Ende einfach nur irgendeine vom Leben gefickte Judith bist, die die Chance bekommt und nutzt, die ganze Welt zurückzuficken. Doch irgendwann, während deines weltweiten Feldzuges, wird dich ein Déjà-vu in eben dieses bleiche und schwächliche Halbmännchen zurückverwandeln, das du jetzt bist. Und während ich dies der Hitler-Tikwa sagte, schaute ich mir eines ihrer naiven, selbstgemalten Bilder an, das sie an die Wand über dem Bett aufgehängt hatte. Über 14 Jahre sind vergangen, seit dem unseligen Tage, da von inneren und äußeren Versprechungen verblendet. Und Tikwa heulte wie ein kleines Mädchen, als ich mit ihr fertig war. Und auch, wenn es mich zutiefst anwiderte, fühlte ich mich irgendwie dazu verpflichtet, diesen schwulen Knaben zu trösten. Also nahm ich ihn kurz väterlich in die Arme und streichelte ihn über sein dünnes Haar. Oh, sag, warum sollte ich dich Tikwa nennen? Fragte ich Hitler. Weil Tikwa, so hieß damals meine beste Freundin, die sich oft schützend vor mich gestellt hatte, wenn die größeren Jungs mich mal wieder verhauen wollten, weil ich nicht so war wie sie. Antwortete mir Adolf. Tikwa ist ein wunderschöner jüdisch-hebräischer Mädchenname, der für die Hoffnung steht, schob die Hitler-Tunte unter Tränen nach. Ungerührt, sagte ich ihm mitten ins Gesicht, es gibt keine Hoffnung. Weder für dich, noch für die vielen Tikwas, Judiths und Tamaras, die bald schon aufgrund von Schwanzmädchenfantasien sterben werden. Hitler begriff nicht, was ich ihm da prophezeite. Jawohl, ich hatte Sex mit Adolf Hitler. Er schrieb das Jahr 1910 und es geschah in einem obdachlosen Asyl der Meldemannstraße in Wien. Und ich wusste, dass dass dieser verweichlichte junge Mann dort auf dem Bett knapp 30 Jahre später der Auslöser des Zweiten Weltkrieges sein würde. Ich stand auf und ging zur Tür. Sehen wir uns jemals wieder, Josef? Rief mir Adolf mit brüchiger Stimme hinterher, als ich gerade dabei war, die Zimmertür von außen zuzuschließen. Ja, mein Junge, das werden wir. Wir werden uns wiedersehen, Adolf, antwortete ich ihm und schloss die Tür und ging. So wahr ich Josef Stalin heiße, flüsterte ich mir selbst zu, als ich die Treppen hinabstieg. Und während ich diese Worte sprach, klang in mir der herrliche Gesang eines russischen Jagdbombergeschwaders, welches in nicht allzu ferner Zukunft an einem 30. April 1945 hoch am Himmel von Berlin der kleinen arschgefickten Tigra die letzte Hoffnung nehmen wird. Sie haben mich immer als Prophet ausgelacht. Von denen, die damals lachten, lachen heute unzählige nicht mehr. Die jetzt noch lachen, werden in einiger Zeit vielleicht auch nicht mehr lachen.